Herzlich willkommen zum Podcast Aufgeräumt. Heute geht es um Impulskäufe und natürlich, wie du diese vermeiden kannst. Impulskäufe, das sind Käufe, die wir relativ spontan machen, sei es im Internet, nach Feierabend oder wenn wir einkaufen sind, an solchen Angebotsregalen oder shoppen sind in der Stadt. Da kann es auch mal sein, dass wir sagen, heute gehe ich shoppen, aber was ich einkaufe, das mache ich relativ spontan. All das sind Impulskäufe. Kein Impulskauf wäre, ich gehe jeden Morgen joggen und eines Morgens bemerke ich, oha, mein Turnschuh ist durchgelaufen, die Sohle ist durch, ich gehe jetzt in ein Sportgeschäft und kaufe mir ein Paar Turnschuhe und nicht mehr. Das wäre kein Impulskauf. Bin ich dann im Sportgeschäft und nehme noch ein paar Socken mit, dann finde ich noch die Jogginghose ganz nett, diese Käppi, dann sind das alles wieder Impulskäufe. Warum kaufen wir dann so gern? Das schüttet Dopamin in uns aus und zwar die Zeit zwischen, oh, ich könnte mir diese wunderschöne Käppi kaufen und das Kauf selber, da wird das meiste Dopamin ausgeschüttet. Habe ich mir die Käppi dann gekauft, geht der Dopaminspiegel schon wieder runter. Setze ich sie dann auf und sie gefällt mir, wird vielleicht nochmal ein bisschen Glückshormon ausgeschüttet. Och, das gefällt mir, das ist schön, endlich habe ich Schatten im Gesicht. Ne, aber der Dopaminspiegel des Kaufrauschs geht direkt nach dem Kauf wieder runter. Und um den wieder hochzutreiben, müssten wir also erneut wieder was begehren. Oh, dieses schöne Kleid auch noch. Und zack, schnellt der wieder nach oben. Und wir möchten immer Dopamin. Dopamin ist super angenehm, ein tolles Gefühl. Und diese Impulskäufe schütten extrem viel Dopamin aus. Und wenn dann noch ein Angebot dabei ist, also diese Käppi ist noch zur Hälfte reduziert, dann wird noch mehr Dopamin ausgeschüttet. Yes, ich habe hier das super Angebot. Mega. Ja, und natürlich fühlt sich das gut an. Ich erinnere mich noch an meine Zeit, ich war 15, 16, Taschengeld bekommen. Und da gab es in diesen Einkaufshäusern gab es solche Angebotsregale für 1 Euro alles. Und ich weiß noch genau, wenn ich dieses Regal gesehen habe, da wurde schon mein Dopamin ausgeschüttet und war geil, da gehe ich jetzt hin und mal schauen, vielleicht finde ich irgendwas mega cooles für nur 1 Euro. Zum Beispiel so ein kleines Radio mit Kopf, also mit so In-Ear-Kopfhörern für 1 Euro. Ich habe gleich 10 Stück davon gekauft, weil ich es nicht fassen konnte, wie so ein technisches Gerät so günstig sein kann. Das war Dopaminausschüttung pur. Und dann irgendwann, nach vielen, vielen Jahren, habe ich natürlich diese Radios wieder ausgemistet, weil die Qualität schlecht war, weil ich es einfach nicht gebraucht habe. Ich will dir aber gar nicht weiter erzählen von meinen ganzen Fehlkäufen, sondern wir wollen jetzt gerade schauen, wie schaffen wir denn, diese Impulskäufe zu vermeiden. Kommen wir doch mal zu den kurzfristigen Strategien. Das heißt, du bist schon irgendwo in einem Laden und siehst etwas, was du gerne möchtest. In meinem Fall eben diese Radios, Handtaschenradios. Die Überlegung, wo soll es denn hin? Wo soll der zukünftige Platz diesen Teiles in meinem Zuhause sein? Führt oft schon dazu, dass wir es liegen lassen, weil wir keinen Platz finden oder allein über das Nachdenken schon drauf kommen, dass wir es nicht brauchen. Da könnte auch so eine Frage heißen, was könnte ich denn anstelle dessen verwenden? Wann möchte ich es denn genau verwenden? Wie oft? Im Fall von meinem Radioteil wäre ich ziemlich schnell drauf gekommen, dass ich eigentlich gar keine Verwendungsmöglichkeit habe dafür. Also die Vorstellung, wie ich es verwende, hat bei mir ganz oft dazu geführt, dass ich gemerkt habe, so ein Blödsinn brauche ich doch nicht. Zum Beispiel eine Etagere für Pizzen, um dann zu merken, wieso sollte ich eine Etagere für Pizzen holen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Eine Pizza kommt auf einen Teller. Bums. Ich hätte nicht eine Anwendungsmöglichkeit für diese Etagere gehabt. Also, wo soll das Teil hin? Was genau hast du damit vor? Dann die Verzögerung. Eine Nacht drüber schlafen. Oder auch einen Monat verzögern, mal einen Monat nichts mehr Neues kaufen, außer natürlich Lebensmittel, ne, oder Medikamente, was man wirklich braucht. Also einen Monat lang keine Impulskäufe zu machen und aber alles aufzuschreiben und zu schauen, was möchte ich am Ende wirklich noch haben. Ich habe das ja auch vor vielen Jahren gemacht und es war so erschreckend, dass ich über 80% von all den Dingen, die ich gekauft hätte, am Ende nicht mehr wollte. Das hat mir wirklich sehr die Augen geöffnet. Aber auch allein eine Nacht drüber zu schlafen, bringt oft schon viel. Das mache ich auch oft, wenn ich in der Stadt angesprochen werde. So, oh Mann, wir sammeln hier Geld für XY oder wollen Sie nicht? Oder kosten Sie hier doch mal den Käse, ganz lecker. Und da sage ich immer, stopp, nein. Bei mir seid ihr falsch, egal was ich kaufe, ich schlafe immer eine Nacht drüber. Und da können die mir mit allen Argumenten der Welt kommen. Ich sage immer wieder, ich schlafe eine Nacht drüber, ich werde jetzt nichts unterschreiben. Wie kannst du dich denn selbst motivieren, es nicht zu kaufen? Wenn du dir vorstellst, dass dein Kind oder deine Eltern, irgendwer möchte etwas kaufen und du möchtest denjenigen davon überzeugen, es nicht zu kaufen, weil du es absoluten Blödsinn findest. Wie würdest du es machen? Ich mache zum Beispiel von meinen Kindern, wenn die etwas haben möchten, ein Foto und sage, hey, wir machen ein Foto, es kommt in den Ordner Wünsche und wenn dann ein Geburtstag ansteht, schauen wir die Fotos nochmal durch und die Kinder wollen dann eh wieder was ganz anderes. Also das wäre so meine Variante und genauso kann ich mich ja selbst auch motivieren, zu sagen, hey Annette, pass mal auf, wie wäre es, wenn wir jetzt ein Foto machen? Ne? Und dann kannst du ja immer noch schauen, ob du das haben möchtest, wenn du dir dann was wünschst. Also welche Worte würdest du wählen, um deine Kinder, deine Eltern, deine beste Freundin, um der dieses Teil auszureden, weil du genau weißt, sie oder er braucht es nicht. Du kannst dich selbst ja auch gerne überzeugen, was anderes zum Beispiel zu machen. Du schau mal, wenn wir das jetzt nicht kaufen, dann sparen wir Zeit, dann sparen wir Geld und dann können wir dafür jetzt einen kleinen Spaziergang noch machen und uns ein Eis gönnen zum Beispiel. So, das sind alles so kurzfristige Tricks, die sind ganz nett, aber wenn du langfristig Erfolg haben möchtest, dann kommen hier noch die Tricks, wie du gar nicht in diese missliche Lage kommst, etwas kaufen zu wollen. Also erstmal immer, wenn du es geschafft hast, etwas nicht zu kaufen, wenn du ganz bewusst gesagt hast, ich hätte das jetzt eigentlich gekauft und ich habe es geschafft, nicht zu kaufen, musst du dich unbedingt feiern. Denn dein Hirn muss lernen, das geile Gefühl gibt es auch, wenn ich etwas nicht kaufe. Das ist ganz wichtig, das Gehirn umzuprogrammieren. Zu sagen, hey, du hast es nicht gekauft. Wie geil ist das? Du bist einfach der Hammer. Du hast das Teil liegen gelassen. Jetzt musst du es nicht mit rumschleppen. Es müllt dir nicht dein Zuhause voll. Du musst keinen Platz dafür finden. Und du hast noch Geld gespart. Ey, das ist ja Wahnsinn. Du bist unbesiegbar. Also wirklich, mach eine Lobhuldigung auf dich selbst. Weil das ist ein großer Schritt. Und dein Hirn soll diese Glücksgefühle ausschütten, auch wenn du es nicht kaufst. Und das Schöne ist, diese Glücksgefühle, dieser Stolz auf sich selber und dieses Zielerreichungsglücksgefühl, das macht nicht so süchtig wie dieses blöde Dopamin. So, und jetzt gehen wir mal noch vor den Kauf, also bevor du überhaupt ins Geschäft gehst. Natürlich ist es sinnvoll, gar nicht zu Geschäften zu gehen, die dich verführen. Keine Shoppingtour, großen Bogen im Kaufhaus um diese Angebotsregale machen, gar nicht erst reinschauen. Das ist schon alles sehr klug, wenn du das schaffst. Letzten Endes möchtest du dir aber mit dem Spontankauf einmal natürlich Dopamin ausschütten, aber vielleicht auch gewisse Bedürfnisse befriedigen, dich belohnen. Und hier darfst du gerne nochmal hinschauen, ist es wirklich nur die Dopaminausschüttung bei dir oder liegen da noch tiefere Bedürfnisse darunter? Ne? Also ich möchte mich für etwas belohnen, ich habe hart gearbeitet, irgendwie muss ich ja mein Geld ausgeben. Ich habe ein Bild von mir, wie ich in einem schönen Sommerkleid umherlaufe und wenn ich shoppen gehe, dann kann ich einfach ganz viele schöne Kleider kaufen, obwohl ich schon genug im Schrank habe. Oder was genau gibt dir diese Spontankäufe? Was liegt da dahinter? Was möchtest du dir damit erfüllen? Und wenn du solche Bedürfnisse findest, dann kannst du natürlich immer überlegen, wie kann ich mir die Bedürfnisse auch anderweitig erfüllen? Ich muss ehrlich sagen, ich tut mir gerade schwer, dir da ein Beispiel zu geben, weil ich so lange schon nicht mehr einkaufe, also keine Impulskäufe mehr mache, dass ich mich da nicht mehr dran erinnern kann, was ich mir damit befriedigen wollte. Aber was mir nach wie vor hilft, wenn ich mal wieder etwas sehe und denke, oh, hallo, das sieht aber toll aus. Luftschlangen in Deutschlandfarben, jetzt, vor ein paar Wochen noch, zur EM, dann mir eine Ersatzhandlung auszusuchen. Ne? Also eine Gewohnheit, zu solchen Regalen zu laufen und was zu kaufen, einfach aufzuhören, ist viel schwieriger als die Gewohnheit durch etwas Neues zu ersetzen. Zum Beispiel eine Shoppingtour durch eine Wanderung. Immer wenn ich den Impuls habe, eine Shoppingtour zu machen, mache ich einen Spaziergang oder eine Wanderung. Ich weiß nicht, ob das Beispiel gut ist, ist nur ein Beispiel. Wer jetzt nicht auf Wanderung steht, vielleicht was anderes. Im Kaufhaus könnte es zum Beispiel heißen, immer wenn ich das Angebotsregal sehe, schaue ich auf mein Handy mir ein YouTube-Video an und gehe irgendwie dran vorbei mit Scheuklappen. Oder ich schaue nochmal ganz genau auf meinen Einkaufszettel, was ich brauche. Und das nächste Teil, was ich brauche, das steuere ich direkt an und halte meine Hand vors Auge, sodass ich nichts sehe. Also ich brauche irgendeine Handlung, die ich dann machen kann. Weil einfach so sagen, oh, ich schaue jetzt nicht in das Angebotsregal. Nein, ich schaue jetzt nicht hinein. Und schon wandert mein Blick dahin. Es kann sehr schwierig sein. Ach, und jetzt fällt mir wieder ein, was ich damals gemacht habe. Also gerade bei Klamotten, ich habe ja auch eine Zeit lang sehr gerne Klamotten eingekauft, am liebsten möglichst billig, maximale Dopaminausschüttung, möglichst viel, möglichst billig. Und mir hat es total geholfen, ein anderes Bedürfnis draufzusetzen, und zwar mein Wunsch nach Mensch und Umwelt, nach gesunder Menschheit und gesunder Umwelt. Und ich habe mich damals einfach extrem viel erkundigt, was solche, nicht mal Billigklamotten, sondern allgemein, sage ich mal, fast alle Klamotten für Umwelt und Menschenleid verursachen. Wie diese Sachen hin und her gekarrt werden, wie die Flüsse vergiftet werden durch die ganzen Chemikalien, wie die ArbeiterInnen, also vor allem ArbeiterInnen, schuften müssen, zu welchem Hungerlohn, um Klamotten für uns Deutsche herzustellen. Und je mehr ich konsumiert habe von diesen Infos, desto leichter fiel es mir, also extrem leicht, die Klamotten dann nicht zu kaufen. Und wirklich nur noch zu kaufen, was ich dringend brauche, das heißt Unterwäsche, Socken, Leggings und alles andere auch Secondhand bzw. auf Kleidertauschpartys zu holen, wo ich weiß, es wurde zwar auch mal gekauft, aber es wird jetzt nicht für mich produziert. Und genau, und wir tauschen die Klamotten dann eh immer wieder hin und her. Also was ich dann mir hole von der Kleidertauschparty, landet ein halbes Jahr später wieder auf der Kleidertauschparty. Und so habe ich quasi einen riesen Kleiderschrank ausgelagert bei vielen Freundinnen. Und ja, und ich glaube, dass das, ich habe da ein größeres Bedürfnis von mir draufgedeckelt auf das kleinere Bedürfnis dieses Kaufrausches. So. Jetzt rede ich aber schon wieder lang. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen anregen, deinen Impulskauf zu überdenken. Und vielleicht denkst du das nächste Mal an mich, wenn du shoppen bist oder wenn du ein Angebotsregal siehst. Oder auch wenn du einen Stadtbummel machst, in die Schaufenster schaust und denkst, wow, das wäre doch nett. Vielleicht denkst du dann an mich und überlegst, aber wann kann ich es benutzen? Was könnte ich anstelle dessen benutzen? Wo soll es hinkommen? Warum möchte ich jetzt eigentlich wirklich kaufen? Und vielleicht lässt du es dann liegen. Alles Gute, deine Annette.